YouTuber über einen Begriff, den ich immer noch nicht so hundertprozentig verstehe, obwohl ich jetzt schon ein ganzes Buch darüber gelesen habe, Knowledge Entrepreneur. The Knowledge Entrepreneur, also ein Entrepreneur, der was aus dem Knowledge macht und das Entrepreneurial irgendwie bearbeitet. Vielleicht kann er es ja, uns besser erklären. Kurz ein. Ja. Also vielleicht ganz interessant auch, wahrscheinlich bin ich der erste Knowledge Entrepreneur, der das so definiert und insofern kein Geschäftsmodell, sondern ein wissenschaftliches Modell vorstellt. Denn was ich sage, es gibt ja eine Diskussion, die Universität muss auch entrepreneurial sein. Und diese Debatte ist recht, sage ich mal, neoliberal angehaucht oder mit dem Economic Entrepreneurship gedacht. Das heißt, man muss alles effizienter gestalten. Und ich sage, fast Entrepreneurship sehr viel weiter, eigentlich mehr im Sinne, wie es vorhin angedacht war, auch im Gespräch mit Herrn Graf. Für mich ist Entrepreneurship Chancen, also Opportunities, erkennen, kreieren, evaluieren und dann umsetzen. Also ganz breit. Und es gibt ja, hat vielleicht der ein oder andere gelesen, in letzter Zeit die Idee mit dem Social Entrepreneurship, das sind Leute, die haben mehr die Intention, so eine NGO zu gründen und Gerechtigkeit noch. Also ihr Antrieb, denn ihre Motivation ist Gerechtigkeit. Dann gibt es einen Begriff Political Entrepreneurship, das sind Leute, die gründen eine Partei und wollen auf diese Art das nach vorne bringen. Und ich sage jetzt eben, in der Universität wäre ja eigentlich Wissen, dass der Antrieb oder Weisheit, je nachdem, wie man das dann definiert. Und das Schöne ist, ich kann Action Research betreiben. Also ich mache einmal vier Fallstudien zu verschiedenen Universitäten und dann mache ich Action Research. Also ich sehe mich selber als Knowledge Entrepreneur und die Dissertation als das Ergebnis, als das Produkt, was es dann natürlich erst im Nachhinein eigentlich zu verkaufen oder an den Markt zu bringen gilt. Aber sagen wir mal, bis zum gewissen Grad bin ich jetzt schon dran. Es gibt eine Webseite dazu, ich führe Interviews, ich komme jetzt mal hierher. Also man guckt irgendwie, was gibt es für Chancen, dann im Diskurs auch die Idee weiterzubringen. Und ja. Übersetze ich das mal in meine Sprache. Ich sage, also Universität behauptet von sich natürlich, dass sie Knowledge Entrepreneur sind. Und da haben sie eine erprobte Methode, die so ungefähr 500 Jahre alt und in ein paar Stellen modernisiert worden, aber im Grunde genommen hängt das an Personen. Es gibt solche großartigen Menschen wie Professoren und die bringen diesen jungen Menschen das Wissen bei. Und jetzt sagen sie, naja, das überzeugt mich noch nicht völlig, das könnte man eigentlich noch deutlich besser machen. Kann man es so ausdrücken, dass die Universität nicht nur auf ihre Professoren vertraut und das, was sie sonst so macht, sondern sagt, eigentlich könnte man mal dieses alte Businessmodell von Universitäten radikal neu angehen. Kann man so sagen? So kann man es ziemlich genau sagen. Ja. Also ich habe mir ja die verschiedenen Organisationen angeguckt und durch Anregungen auch von Ihnen, im Gespräch mit Ihnen bin ich dann drauf gekommen, dass es einerseits ein Mindset, also irgendwie eine Einstellung, diese Neugier, welche Komponenten sind da nicht als angeborene Fähigkeiten, aber auch nicht wie beim Klavierspielen jetzt einfach so ein Skill. Es ist irgendwie eine Einstellungsfrage. Und dann andererseits eben, was kann die Universität tun, um mehr auf Chancen hinzuarbeiten und weniger eben mit der Gießkanne, alle müssen das Gleiche machen, sondern wenn man irgendwie was machen will, dann bietet die Universität Möglichkeiten, das da umzusetzen. Das würde ich gerne genauer verstehen. Also Chancen sozusagen schaffen, wie kann man sich das vorstellen? Es gibt ja eine Bücherei und es gibt eben diese Professoren und noch ein paar so didaktische Mittel. Was ist da genau der Unterschied, wenn Sie sagen, wir kommen jetzt mit ganz anderen Chancen als diese alte Institution? Naja, also es geht natürlich zunächst mal darum, dass es nicht so festgefahren ist. Ne? Also dass man nicht einen festgegebenen Rahmen und nur das wird unterrichtet, der Professor als der Frontalunterricht, sondern eher als Coach. Wir bieten jetzt zum Beispiel gerade einen Kurs an bei mir an der Universität, den ich mitentwickelt habe. Und da der ist über Second Life. Und da gehen die Leute ja mit ganz unterschiedlichem Interesse ran. Das heißt, wir geben ihnen erstmal eine Einführung, das geht eine Woche. Und danach haben die 3 Wochen Zeit, ihre eigenen Lernprojekte umzusetzen. Also das heißt, sie sind ja motiviert, aus irgendeinem Grund haben sie den Kurs gewählt. Und dann können die das umsetzen und der Prof ist eben eigentlich nur ein Begleiter, sage ich mal. Ja. Wo kommt der Inhalt her? Also sind Sie auch im Inhalt, Knowledge Entrepreneurship, wo kommt der aus dem Internet oder... Wo kommt der Inhalt? Also ich beschreibe das Modell ohne jetzt auf den Inhalt, also beziehungsweise Knowledge oder Entrepreneurship ist ja mein Inhalt schon in dem Fall, aber es ist auf alle oder viele Inhalte anwendbar. Aber Inhalt ist weniger mein Thema. Mein Thema ist dann mehr, bin eigentlich Wirtschaftsinformatiker, nach langem Hin und Her wird die Arbeit jetzt in Philosophie rauskommen. Einfach, weil ich eine starke Komponente habe, die sich mit diesem Komponenten eigentlich von diesem Konzept beschäftigt. Und an der Stelle habe ich mir speziell angeschaut, aus dem Internet kommen die ganze Zeit Chancen für Professoren, für Universitäten, um eigentlich eine kreative Destruktion voranzutreiben. Und da habe ich geschaut, wie sind die da entrepreneurial? Also was haben die Universitäten für Strukturen, für Möglichkeiten, damit diese innovative, sei es Lehre, sei es Forschung, möglich ist. Wenn Sie wollen, könnte ich zwei, drei Beispiele kurz mal bringen, dass man sich was vorstellen kann. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade PLS1, heißt das. Das ist eine neue Art, wissenschaftlich zu publizieren. Das ist eine Zeitschrift, die haben keine, normalerweise sind die ja immer peer-reviewed, also irgendjemand, der denkt, hat das Wissen auf dem Gebiet absolut, die lesen das und dann wird es irgendwann zugelassen. Die Barriere fällt schon mal, da wird alles publiziert, was wissenschaftlich korrekt, also von der Methodik her korrekt ist. Und dann ins Netz gestellt und dann ist es mehr ein Gespräch. Also man kann auf der Seite direkt dazu kommentieren, annotieren, also in den Text reinschreiben und so wird eigentlich eher ein Gespräch und eine sich entwickelnde Publikation, Hypertext eben im wahrsten Sinne des Wortes, als eine Papierproduktion und die von irgendwelchen Experten vorher ausgewählt und damit hört es auf. Leuchtet mir nicht ein. Man hat ja ohnehin viel zu viel zu lesen und kommt nicht zu allem. Deswegen finde ich es äußerst wichtig, dass es Leute gibt, die so eine Review machen und die einigermaßen in dem Gebiet kompetent sind und sagen, das taugt was und die anderen taugen nichts. Traut sich ja heute kaum noch einer zu sagen, das taugt nichts und so. Und Internet ist natürlich so ein Riesenberg von allem Möglichen. Da sind Fälschungen, da sind Banales, da ist dummes Zeug, da sind hervorragende Sachen, so. Also dieses Selegieren ist eigentlich eine wichtige Funktion und wenn die wegfällt, habe ich meine Probleme. Ja, ich sehe die Funktion des Filters, es ist anders gedacht. Es ist, also erstmal hat man den Qualitätsfilter bis zu einem gewissen Grad, also die Methodologie und so weiter, die Durchführung ist durch die Zeitschrift. Das und jetzt ist ja auch immer die Frage, wie geht man zum Beispiel im Internet damit um, wenn man eine Internetseite hat, können die Leute kommentieren, bin ich dafür verantwortlich, was da drin steht oder nicht, wenn die Leute kommentieren. Und die Lösung, die pragmatisch im Netz eigentlich sich immer mehr durchsetzt, ist, wir lassen alle kommentieren, Free Speech, ne? Wir zensieren die Sache nicht, aber, und jetzt kommen wir auf den Punkt, was die auch mit der Zeitschrift machen, die guten Sachen werden eben gelesen und gut bewertet. Das heißt, man kann dann auf die Seite gehen und einfach sagen, okay, mich interessiert nur die Sachen, die gut bewertet sind. Und darum kümmert man sich dann bis zu einem gewissen Grad selber. Man ist dann verantwortlich, um so ein neues Konzept zum Beispiel ins Gespräch zu bringen und zu gucken, dass die Leser das gut bewerten. Der Leser eigentlich als der Juror über die Wichtigkeit oder nicht und nicht eine kleine selektierte Gruppe. Das ist dieses Theorem, die Weisheit der Vielen. Und wenn, das kann ich mir noch vorstellen für so allgemeine Themen, Kindererziehung oder sowas, wenn es ein Spezialthema ist, Nanotechnologie. Es sind fast nur Nanotechnologie und Biologie und derartige Sachen auf dieser Zeitschrift im Moment. Das ist auch mit einem naturwissenschaftlichen Fokus. Also das ist jetzt wirklich noch so neu, dass da noch nicht, da sind jetzt vielleicht 15, 20 Artikel drauf. Aber ich will ja auch gar nicht unbedingt, ich beschreibe keine einzige dieser Technologien in meiner Arbeit, weil ich sage, das ist ein konstanter Fluss. Und worauf sich jede Organisation eigentlich einstellen muss, ist diesen konstanten Fluss irgendwie zu akzeptieren und nicht mehr eine feste Struktur zu schaffen und zu sagen, so, jetzt haben wir in Deutschland haben wir so ein bisschen die Tendenz, jetzt wird einmal reformiert und dann langt es wieder für die nächsten 10 Jahre. Jetzt gerade Exzellenzinitiative, das wird einmal gemacht. Die Praxis ist in England eine ganz ähnliche, aber auf einer konstanten Basis, sodass die Leute eigentlich immer angehalten sind und nicht nur einmal alle 5 Jahre, wenn das System einmal reformiert wird. Das wird ja selten reformiert. Es gibt manche Institutionen, da geht die Reformation auf 1500 noch was zurück. Sie kommen ja aus einer virtuellen Universität. Vielleicht ist nicht jedem geläufig, was eine virtuelle Universität ist. Das ist also eine Einrichtung, die gibt es. Die hat wahrscheinlich auch ein Gebäude. Geht man in das Gebäude rein? Also ich wurde eigentlich zunächst mal abgehalten, in das Gebäude reinzugehen. Es war relativ schwierig, den ersten menschlichen Kontakt herzustellen, weil die eben genau das sagen, dass sie rein virtuell sind. Und wenn jetzt jeder kommen würde, dafür haben sie den Platz eigentlich gar nicht. War jetzt für mich, ich habe mir da so ein bisschen eine Sonderrolle rausgelassen, weil ich gesagt habe, ich bin Deutscher, ich kann kaum Spanisch, ich muss irgendwie jetzt mal Kontakt kriegen zu jemandem, den also ich in Ausnahmefällen kann. In Ausnahmefällen ging es dann, aber sie wollen das eigentlich. Sind die Professoren eigentlich am Ort oder wo sie? Das Modell ist so, dass es nur einen ganz kleinen angestellten Professorenrahmen gibt, also unter 100. Und dann aber über 2000 Consultants werden die genannt. Das sind Leute, die Kurse dann betreuen. Also via Internet. Via Internet. Die internen Professoren sind eigentlich mehr Learning Managers, die das koordinieren, die Verwaltungs- und Management-Aufgaben haben. Und die eigentlichen Professoren sitzen draußen. Sitzen draußen. Und man ist als Student jetzt in diesem sozusagen Netz. Was macht also man eigentlich genau? Die Pädagogik, muss man ehrlich sagen, ist jetzt bis darauf, dass sie natürlich, die einfachen, man spricht bei solchen Innovationsadaptionen immer von drei Stufen. Zunächst mal wird eigentlich dasselbe Format, als Fernsehen erfunden wurde, haben die zunächst mal auch auf einer Bühne gespielt und das dann aufgenommen. Dann in einem zweiten Schritt werden so bestimmte Fähigkeiten davon oder bestimmte Besonderheiten neu aufgegriffen. Beim Fernsehen zum Beispiel auf einmal gibt es Szenenwechsel und die Leute stehen in unterschiedlichen Szenen. Und erst in einem dritten Schritt kommt dann das eigentliche Potenzial, was da drin steckt, dass man auf einmal ein neues Format, was reinschneidet, also wirklich, sagen wir mal, das ganze Potenzial von der Innovation ausnutzt, umsetzt. Beim E-Learning habe ich jetzt gerade so eine dritte Stufe beschrieben, die bei mir sind so zwischen der ersten und zweiten Stufe, was auch das Normale ist. Also das heißt, sie nutzen natürlich die Effekte, dass man über Distanz das machen kann, dass es asynchron geht von überall. Aber sagen wir mal jetzt, das Eigentliche, die Interaktion zwischen den Studenten zum Beispiel, steht nicht so im Vordergrund, muss ich sagen. Die sind jetzt auch gerade dabei, das wieder zu überarbeiten, so ein bisschen deutscher Ansatz. Jetzt läuft es 10 Jahre, jetzt gibt es gerade eine große Revision. Es gibt ja einen Zukunftsforscher, der sagt, mit Hightech allein wird das nichts, man braucht doch High-Touch. John Nesbitt sagt, Hightech verlangt nach High-Touch. Ja. Hightech ist uns klar, ist Internet, wo ist denn der High-Touch? Ist das jetzt das Gebäude mit den paar Professoren oder gibt es noch einen anderen High-Touch? Also jetzt speziell bei mir in der Uni oder was ich potenziell sehe? Ich muss ja dazu sagen, es ist eine berühmte Universität, das gilt als die erste irgendwo gut funktionierende virtuelle Universität überhaupt, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist absolut so. Die haben Pionierarbeit geleistet. Meine Fallstudie heißt jetzt allerdings The Sleeping Innovator. Also es ist so, die ist gegründet worden von einem unheimlich entrepreneurial Rektor, der war vorher an einer anderen Universität und hat dann irgendwann gesagt, das ist alles furchtbar kompliziert hier in diesem Universitätssystem und ich mache jetzt was Neues und hat das auf die Beine gestellt und sehr Lead Entrepreneur, also es hat sich alles ist gegangen und wird jetzt verwaltet, kann man so sagen. Naja, der Mann ist 75 und auch wenn ich völlig mit Ihnen übereinstimme, dass man niemand dazu zwingen muss, aufzuhören, ist es bei so einem Kontext mit dem Internet, wo es doch wahnsinnig schnell geht einfach. Er hat die Technik, so wie sie 95 war, glaube ich, recht gut verstanden und dann sich aber sehr auf institutionelle Fragen konzentriert. Und jetzt ist er also Anfang 2006, Ende 2005 gegangen worden. Und jetzt ist ein neues Team da und die versuchen jetzt gerade so einen Relaunch und dann wieder auf zum Glanz bringen der dieses Innovationsgedankens. Ich habe das Buch gelesen, das Sie mir empfohlen haben über virtuelle Universitäten. Da kommen so eine ganze Reihe von Begriffen, die wir jetzt eigentlich erst in dem Kurs lernen müssen. Nehmen wir mal ein Ding, Avatar. Also das spielt da eine Rolle. Was kann man sich darunter vorstellen? Statt dem Professor oder dem Studenten gibt es jetzt Avatare. Vielleicht mal so an dem Beispiel. Wie läuft das? Also Avatar ist einfach nur eine Repräsentation von einem selbst im Internet, meistens in 3D. Das heißt, man bekommt da ein bisschen die Möglichkeit, wie beim Schauspielern oder einem Rollenspiel, mal in eine andere Identität reinzuschlüpfen, sich eine andere Identität aufzubauen, löst sich eben von diesem Körperlichen. Zum Beispiel könnte man in so einem Börsenspiel wirklich mal an die Börse gehen, in einem virtuellen Raum, solche Dinge. Also so dieses Ausleben, Rollenspiel ist das, was bei dem Avatar-Gedanken, denke ich, mitspielt. Und wie wird das beim Lernen eingesetzt? Also ich kann mich verkleiden oder ich bin, verstehe ich noch nicht. Wie wird das Lernen besser oder welche neuen Dimensionen kommen dazu, wenn ich jetzt dieses Prinzip Avatar verwende? Na, es ist eben ein informelleres Lernen. Es gibt kein Textbuch dann mehr in dem Fall, sondern es ist eine Social Construction, dass man sich das Wissen selber konstruiert in mehr oder weniger realistischen oder realen Kontexten. Zum Beispiel, wenn man Projektmanagement dann lernt, geht es eben darum, dass man auch wirklich so ein Projekt umsetzt und nicht nur theoretisch drüber lernt, was alles wichtig ist, sondern eine praktische Geschichte. Sie promovieren ja darüber. Wenn Sie mal so versuchen, ein Ergebnis uns darzustellen, was wäre momentan ein Stand aus Ihrer Dissertation zu sagen, wie können wir Universität verbessern durch dieses Element der Virtualität? Durch das Element der Virtualität. Also ich denke, dass die Blended-Lösung, also die Verbindung von den beiden Elementen auf jeden Fall das Sinnvollere ist. Das rein Virtuelle habe ich bis jetzt noch nirgends so gut gesehen, dass es den menschlichen Kontakt wirklich ersetzen könnte. Das mal zunächst. Und was ich glaube, ist, dass es einfach den Möglichkeitsraum unheimlich weit aufmacht. Das heißt eben jenseits von dem Klassenzimmer, jenseits von der einzelnen Veranstaltung, so als eine als ein Backup irgendwie, hat man das als Ressource. Also ich kann nur alle auffordern, mal in einem Wikipedia-Artikel selber mitzumachen und zu schauen, wie sich so ein Diskurs zum Beispiel über so einen Begriff, über einen Term gestaltet. Weil das ist ganz interessant, wenn man da was Kontroverses nimmt, zum Beispiel Bush oder was dergleichen. Da geht unheimlich viel hin und her. Und man muss dann eben mit den Leuten argumentieren und bekommt irgendwie eine persönliche Motivation, um das Wissen rauszufinden. Also ich glaube sehr an dieses projektorientiertes Lernen. Man setzt sich, man sieht irgendwie eine Chance, was zu lernen und überlegt dann, okay, wie kann ich das machen? Hat eigentlich so ein bisschen diesen entrepreneurial Ansatz, was sind da die wichtigen Komponenten? Und dann geht man rein und macht das eben auch. Und ich denke, dafür bietet das Netz unheimlich viele interessante Möglichkeiten. Ja. Ich hatte ein Beispiel, da ging es um ein Foto, was irgendein Politiker beschuldigte und dann hat man das ins Netz, irgendjemand hat es ins Netz gestellt und binnen von Minuten gab es eine Reihe von Beiträgen, die sagten, das ist gefälscht, das Bild, und die konnten das irgendwie belegen. Ich verstehe nichts davon, wenn man das digital zusammensetzt. Ja, und die konnten sagen, da stimmt die Achse nicht völlig oder da ist die Verbindung. Also die konnten sozusagen eine Beweisführung machen. Einfach ohne, dass man was bezahlen musste, kriegte man in Minuten Gutachten, die auch übereinstimmten, die sagten, da liegt eine Fälschung vor, was wir als Normalmensch überhaupt nicht erkennen können. Das ist ja ein Gewinn, wenn man sagt, man kann blitzschnell in der Universität plötzlich von außen Experten heranholen. Was ich selber noch nicht verstehe, ist, wann sind es wirklich, also an welchen Stellen kriegt man diese Experten und an welchen Stellen schlägt es auch tot, weil zu viel kontroverse Informationen kommen. Also, wenn ich, das ist natürlich eine Frage, die ich jetzt so nicht beantworten kann, aber Sie haben mich auf ein Beispiel gebracht, was diese Möglichkeit, man hat ein Problem und versucht das irgendwie gelöst zu bekommen über das Internet und eben auch in Kombination mit Universitäten. Innocentive.com ist eine Plattform, wo also wieder keine Hausmacherprobleme, sondern wir reden von radioaktiven Zellmarkierungen über Plastikzusammensetzungen, Probleme und Unternehmen stellen Probleme da rein und sagen, okay, Wissenschaftler, schaut es euch an, da ist immer ein Kopfgeld drauf und zwar gar nicht wenig, also für diesen Biomarkierer ist es 1 Million, also da wird relativ, das ist so eine ganz neue Geschichte, jetzt in den Staaten geht es gerade los und das erzeugt ja auch nochmal eine andere Dynamik irgendwie innerhalb von dem Forschen. Wenn klar ist, hier ist das Ziel ganz klar gesteckt und alle stehen, in Konkurrenz und versuchen, das irgendwie umzusetzen. Also das wieder als Chancengeber, eher als zu sagen, gut, wir geben jetzt mal 1 Million dahin und schauen danach, was rauskommt, ist ja für, sagen wir mal, wenn die EU das umsetzen würde, anstelle von Framework 7, wir geben jetzt so und so viel hier und so und so viel da, wir geben das an denjenigen, der es hat. Es geht natürlich nicht immer, ist auch alles klar, aber so als neue Idee, was man machen kann als Plattform, glaube ich, ganz interessant. Vielleicht eine letzte Frage. Wir sind ja so ein bisschen zweifelnd, oder ich jedenfalls, über diese Virtualität, was das wirklich bringt. Andererseits muss ich akzeptieren, es gibt einen Hype für dieses Second Life. Was ist daran so spannend? Also ich verstehe, dass das dreidimensional dargestellt wird, nur hier ist auch alles dreidimensional. Was ist der Durchbruch? Also es ist ja ein riesiges Interesse, es wächst, es ist auch schon ökonomisch hochinteressant. Was macht den Reiz dieser Virtualität an dieser Stelle aus? Also zunächst mal, es stimmt, es ist unheimlich bekannt geworden. Erfolgreich ist es also insofern, als dass viele Leute darüber sprechen. Da drin sind nach wie vor eigentlich konstant 30.000 Leute, 6 Millionen haben einen Account, aber drin sind nur 30.000 Leute. Also ganz konkret, es ist noch ein kleines virtuelles Dorf und keine Welt in diesem Sinne. Und ich denke, es ist ein klassischer Fall von, da ist ganz viel Potenzial drin und ich gehe gleich auf Ihre Frage ein, aber momentan, also ich, der ich darüber irgendwie relativ interessiert lese und schreibe und tue, bin relativ wenig persönlich in Second Life. Einfach weil die User-Erfahrung momentan noch nicht so überzeugend ist. Mein Laptop kommt nicht hin, also man braucht wirklich gute Hardware, eine super gute Leitung. Aber es ist so ein bisschen, was er mit den Audio-Guides erzählt hat, in 5 Jahren sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Jetzt, was steckt an Potenzial drin? Also ich denke eben einerseits ist es das Kreative, also die Möglichkeit aus ohne irgendwelche Investitionskosten da drin Produkte zu schaffen und zu verkaufen. Ich habe einen Freund, der hat ein Casino aufgemacht, das müssen sie erstmal im realen Leben machen. Das hat ihn 200 Euro gekostet und er hat es dann ein bisschen gemacht, weil es ihm Spaß gemacht hatte, dann hat er es wieder zugemacht. Also man kann so Entrepreneurship-Erfahrungen zum Beispiel ganz konkret da drin sammeln. Das würde ich als einen klaren Vorteil sehen, jetzt in Bezug auf unser Thema hier. Ansonsten gibt es viele, sagen wir mal, ganz konkrete Anwendungen. Ich denke, da könnte man sich jetzt in Details verlieren, ob es von Meetings über Produktpräsentationen, also Architekten nutzen das, um die Leute mal zunächst in einem virtuellen Haus rumlaufen zu lassen und dann zu sagen, vielleicht hier die Tür ein bisschen größer und so weiter. Also der Anwendungsbereich, denke ich, da steckt viel noch drin, was wir uns noch gar nicht so vorstellen können. Eine wichtige Entwicklung in dem Bereich ist, dass sie es jetzt also auf Open Source langsam stellen. Der Client ist schon Open Source und da fangen die an mit 3D-Brillen und dergleichen, also wirklich das noch mehr zum Einsteigen sozusagen bereitzustellen. Und also bis hin zu einer Weiterentwicklung vom Fernsehen kann man sich ja wirklich vorstellen, dass es auch ganz spannend ist, mit James Bond mitzulaufen und da in dieser 3D-Welt aktiv zu sein. Gibt es schon eine Universität in Second Life? Es gibt ungefähr 40, 50 Universitäten, die da Aktivitäten haben. Die Mailingliste ist so mit High Traffic, dass man gar nicht mehr mitlesen kann. Ich wollte nämlich vorschlagen, dass Sie eine können, aber es gibt sie schon. Es gibt leider schon verschiedene. Ich arbeite daran, dass meine Universität diese Chance wahrnimmt, wieder als Knowledge Entrepreneur, Action Research, rede ich mit den Leuten, gehe durch die politischen Kanäle, die so eine Universität hat. Und ist fast noch einsichtsreicher als die ganze Theorie, die man so dazu liest, wenn man mal wirklich selber drinsteckt. Max Engels, vielen Dank. Wir verabschieden uns aus dem Internet. Wunderbar. Erstmal vielen Dank.